Kasper Hauser oder Die Trägheit des Herzens. Ein Roman von Jakob Wassermann. Gelesen von Wolfram Huke. Religion, Homöopathie, Besuch von allen Seiten. So war es Dezember geworden, und eines Morgens fiel der erste Schnee des verspäteten Winters. Kaspar wurde nicht müde, dem lautlosen Herabgleiten der Flocken zuzuschauen. Er hielt sie für kleine beflügelte Tierchen, bis er die Hand zum Fenster hinausstreckte und sie auf der warmen Haut zerrannen. Garten und Straße, Dächer und Simse glitzerten, und durch das Flockengewühl kroch dichter Nebeldampf wie Hauch aus einem atmenden Mund. »Was sagst du dazu, Kaspar?« rief Frau Daumer. »Erinnerst du dich, dass du mir nicht glauben wolltest, als ich dir einmal vom Winter erzählte? Siehst du, wie alles weiß ist?« »Um 11 Uhr hast du Reitstunde, Kaspar, vergiss es nicht«, mahnte Daumer, der in seine Schule ging. »Eine überflüssige Sorge.« Das vergaß Kaspar nicht. Allzu lieb war ihm schon das Reiten geworden seit der kurzen Zeit, wo er damit begonnen. Er liebte Pferde, war ihm doch ihre Gestalt gar sehr vertraut. Es kam vor, dass abendliche Schatten als schwarze Rosse vorüberstürmten, erst am feurigen Rand des Himmels Halt machten und ihn mit zurückschauendem Blick aufforderten, sie in die unbekannte Ferne zu geleiten. Auch im Wind sausten Rosse, auch die Wolken waren Rosse. In den Rhythmen der Musik hörte er das taktbemessene Traben ihrer Hufe, und wenn er in glücklicher Stimmung an etwas Edles und Vollkommenes dachte, sah er zuerst das Bild eines stolzen Rosses. Beim Reitunterricht hatte er von Anfang an eine Gewandtheit gezeigt, die das größte Erstaunen des Stallmeisters erregt hatte. »Wie der Bursche sitzt, wie er die Zügel hält, wie er das Tier versteht, das muss man sich anschauen«, sagte Herr von Rumpler. »Ich will 100 Jahre in der Hölle braten, wenn das mit rechten Dingen zugeht.« Und alle, die etwas von der Sache verstanden, redeten ähnlich. Ei, wie selig war Kaspar beim Trab und Galopp. Dies Ziehen und Fliehen, dies leichte Getragensein hinaus und vorwärts, dies sanfte Auf und Ab, das Lebendigsein auf Lebendigem. Wenn nur die Leute nicht so lästig gewesen wären. Beim ersten Ausritt mit dem Stallmeister wurden sie von einem ganzen Pöbelhaufen verfolgt, und selbst gesetzte Bürger blieben stehen und lachten erbittert vor sich hin. »Der versteht's«, höhnten sie, »der hat sich ein Bett gemacht, so muss man's anfangen, damit einem warm wird.« Auch heute war ein solch unbequemes Aufsehen. Der Himmel hatte sich geklärt, und die Sonne schien, als sie durch die Engelhardtsgasse ritten. Eine Rotte von Knaben zog hinter ihnen drein. Und rechts und links wurden die Fenster aufgerissen. Der Stallmeister gab seinem Tier die Sporen und rieb Kaspars Pferd mit der Peitsche an. »Man kommt sich ja parbleu wie ein Zirkusreiter vor«, rief er zornig. Sie sprengten bis zum Jakobstor. »Hey, holla«, rief da eine Stimme, und aus einer Seitengasse kam ebenfalls zu Pferde Herr von Wessenich auf sie zu. Rumpler begrüßte den Offizier, und der Rittmeister gesellte sich an Kaspars Seite. »Prächtig, lieber Hauser, prächtig«, rief er mit übertriebener Verwunderung. »Wir reiten ja wie ein Indianerhäuptling. Und das alles hat man erst bei den braven Nürnbergern gelernt? Nicht zu glauben.« Kaspar hörte nicht den verfänglichen Unterton der Rede. Er blickte den Rittmeister dankbar und geschmeichelt an. »Aber denk dir, Hauser, was ich heute bekommen habe«, fuhr der Rittmeister fort, den es juckte, mit Kaspar einen Spaß zu haben. »Ich habe etwas bekommen, was dich höchstlichst angeht.« Kaspar machte ein fragendes Gesicht. Vielleicht war es der edelruhige Ausdruck seiner Züge, der den Rittmeister zögern ließ. »Ja, ich habe etwas bekommen«, wiederholte er dann eigensinnig. »Ein Brieflein habe ich bekommen.« Er hatte den einfältigen Ton, den die Erwachsenen annehmen, wenn sie mit Kindern scherzen. Und der lauernde Blick in seinen Augen besagte etwa, wollen mal sehen, ob er Angst kriegt. »Ein Brieflein«, entgegnete Kaspar. »Was steht denn drinnen?« »Ja«, rief der Rittmeister knallend, »das möchtest du wohl wissen. Wichtige Sachen stehen drin. Wichtige Sachen.« »Von wem ist es denn?« fragte Kaspar, dem das Herz erwartungsvoll zu pochen anfing. Herr von Wessenich zeigte seine Zähne und stellte sich vor Vergnügen in die Steigbügel. »Nun rate mal«, sagte er, »wir wollen mal sehen, ob du raten kannst. Von wem kann das Brieflein sein?« Er zwinkerte Herrn von Rumpler verständnissinnig zu, indes Kaspar den Kopf senkte. Es quoll auf einmal Traumluft um Kaspars Sinne, und eine Hoffnung liebkoste ihn, die den kargen Tag verleugnete. Aus ihren Schleiern erhob sich die kummervolle Traumfrau und schwebte still vor den drei Rossen dahin. Jäh blickte er empor und sagte mit zögernden Lippen, »Ist vielleicht von meiner Mutter der Brief?« Der Rittmeister runzelte ein wenig die Stirn, als ob es ihm bedenklich schiene, den Schabernack zu weit zu treiben, doch entäußerte er sich schnell der ernsten Regung, klopfte Kaspar auf die Schulter und rief, »Erraten, Teufelskerl, erraten! Mehr sag ich aber nicht, Freundchen, sonst könnte es mir übel bekommen.« Und mit dem letzten Wort setzte er sich fester in den Sattel und sprengte davon. Eine Viertelstunde später kam Kaspar atemlos nach Hause. Daumer saßen schon bei Tisch, und sie schauten dem Ankömmling gespannt entgegen, und Anna erhob sich unwillkürlich, als Kaspar mit schweißbedeckter Stirne neben den Sessel ihres Bruders trat und mit gebrochener Stimme hervorjubelte, »Der Herr Rittmeister hat einen Brief bekommen von meiner Mutter!« Daumer schüttelte erstaunt den Kopf. Er versuchte, Kaspar begreiflich zu machen, dass ein Missverständnis oder eine Täuschung obwalten müsse. Mutter und Schwester unterstützten ihn darin nach Kräften. Es war umsonst. Kaspar faltete flehentlich die Hände und bat, Daumer möge mit ihm zu Herrn von Wessenich gehen. Dessen weigerte sich Daumer entschieden, doch als Kaspars Aufregung wuchs, erklärte er sich bereit, allein zu Herrn von Wessenich zu gehen. Er aß schnell seinen Teller leer, nahm Hut und Mantel und ging. Kaspar lief zum Fenster und sah ihm nach. Er wollte sich nicht zu Tisch begeben, ehe Daumer wieder da war. Er zerknüllte das Taschentuch in der Hand. Rasch atmend starrte er gegen den Himmel und dachte, »Wenn ich dich lieb haben soll, Sonne, mach, dass es wahr ist.« So wurde es 1 Uhr und Daumer kam zurück. Er hatte den Rittmeister zur Rede gestellt und eine heftige Auseinandersetzung mit ihm gehabt. Herr von Wessenich hatte die Sache zuerst humoristisch genommen, damit lief er aber bei Daumer übel ab, dem ohnehin das hämische Gerede, das ihm täglich zugetragen wurde, Verdruss genug erregte. Erst gestern hatte man ihm erzählt, auf einer Assemblee bei der Magistratsrätin Behold habe sich ein angesehener Aristokrat über ihn lustig gemacht, als über den Meister somnambuler und magnetischer Geheimkunst, der Kaspar Hauser feierlich den Zaubermantel unter die Füße breite, aber statt in den Äther zu entschweben, wie jedermann erwarte, bleibe der gute Kaspar gemächlich sitzen und lasse sich ausfüttern. Solches nagte an Daumer. Und er hatte es dem Rittmeister ins Gesicht gesagt, dass ihn das schäle Geschwätz der nichtstuenden, eleganten Welt gleichgültig lasse. Bin ich auch eher auf Hilfe und Zustimmung als auf Verteidigung und Abwehr gefasst gewesen, so weiß ich doch genau, dass das erstarrte Herz von Ihnen und Ihresgleichen nicht um einen Pulsschlag gefühlvoller schlagen wird, rief er aus. Das aber kann ich fordern, dass man den Jüngling, der unter meinem Schutz und dem des Herrn Staatsrats steht, wenigstens mit böswilligen Scherzen verschont. Sprach's und ging. Einen Freund ließ er nicht zurück. Zu Hause ankommend und Kaspars stummes Drängen wahrnehmend, sagte er mit mühsamer Milde, »Er hat dich zum Narren gehabt, Kaspar. Es ist natürlich kein Wort wahr. Solchen Leuten musst du auch nicht glauben.« »Oh«, machte Kaspar voll Schmerz. Dann war er still. Erst als Daumer sich nach der Mittagsrast zum Aufbruch anschickte, entriss sich Kaspar seinem Schweigen und sagte in mattem und verändertem Ton, »Der Herr Rittmeister hat also nicht die Wahrheit gesagt?« »Nein, er hat gelogen«, versetzte Daumer kurz. Das ist schlecht von ihm. Sehr schlecht, sagte Kaspar. Erstaunlich schien ihm zunächst die Tatsache des Lügens. Erstaunlicher noch, dass sich ein so großer Herr ihm gegenüber der Lüge schuldig gemacht. Warum hat er das mit dem Brief gesagt, grübelte er. Und stundenlang war er damit beschäftigt, sich des Rittmeisters Worte immer wieder von neuem vorzusagen und sich das Gesicht zurückzurufen, in welchem von ihm nicht gewusst die Lüge wohnte. Es war da etwas nicht in Ordnung. Er sann und kam zu keinem Ende. Um sich auf andere Gedanken zu bringen, schlug er die Rechenfibel auf und ging an sein Tagespensum. Als auch dies nichts half, nahm er die Glasharmonika, die ihm eine Dame aus Bamberg geschenkt, und übte sich eine halbe Stunde lang in den simplen Melodien, die er darauf zu spielen erlernt hatte. Plötzlich erhob er sich und trat vor den Spiegel. Starr blickte er sein eigenes Gesicht an. Er wollte sehen, ob Lüge darin sei. Trotz der Beklommenheit, die er dabei empfand, reizte es ihn, einmal selber zu lügen, nur um zu prüfen, wie nachher sein Gesicht aussehen würde. Ängstlich schaute er sich um, blickte dann wieder in den Spiegel und sagte leis: »Es schneit.« Er hielt das für eine Lüge, weil ja die Sonne schien. Nichts hatte sich in seinem Gesicht verändert. Man konnte also lügen, ohne dass es jemand bemerkte. Er hatte geglaubt, die Sonne würde sich verfinstern oder verstecken, aber sie schien ruhig weiter. Am Abend kam Daumer mit einem neuen Ärger nach Hause. Von der Mutter gefragt, was es denn schon wieder gebe, zog er ein kleines Zeitungsblättchen aus der Tasche und warf es auf den Tisch. Es war der katholische Wochenschatz. Auf der ersten Seite stand eine Epistel über Kaspar Hauser, die mit den fettgedruckten Lettern begann: »Warum lässt man den Nürnberger Findling nicht der Segnung der Religion teilhaftig werden?« »Ja, warum denn nicht?« spottete Anna. »Und das wagt man in einer protestantischen Stadt«, sagte Daumer mit finsterem Gesicht. »Wenn die Herren nur wüssten, was für eine unmäßige Furcht der Jüngling vor ihren Geistlichen hat. Während er noch auf dem Turm war, sind eines Tages 4 zu gleicher Zeit bei ihm erschienen. Glaubt ihr vielleicht, sie hätten zu seinem Herzen geredet oder seine Andacht zu wecken gesucht? Weit gefehlt. Sie schwatzten vom Zorn Gottes und von der Vergeltung der Sünden, und als er immer furchtsamer dreinsah, fing sie an zu wettern und zu drohen, als ob der arme Mensch am nächsten Tag zum Galgen geführt werden sollte. Zufällig kam ich dazu und forderte sie höflich auf, ihre Bemühungen einzustellen. Da Kaspar ins Zimmer trat, wurde das Gespräch abgebrochen. Aber der Appell des katholischen Wochenschatzes verhallte nicht ungehört. »Mit der Religion ist nicht zu spaßen«, sagten die Herren vom Magistrat. Und einer drückte sogar den Zweifel aus, ob der Jüngling überhaupt getauft sei. Darüber ward eine Weile hin und her debattiert, doch ließ man die Frage schließlich fallen, und die Taufe ward als selbstverständlich angenommen, da man ja unter Christen in einem christlichen Land lebe und der Jüngling auf keinen Fall aus der Tatarei kommen könne. Nicht so leicht war die Entscheidung über die katholische oder evangelische Konfession. Obgleich die Pfaffen in der Stadt wenig Macht besaßen, musste man doch die obdachlose Seele dem hungrigen Rachen Roms entreißen. Andererseits war man zu zaghaft für ein raues Zugreifen, weil es möglich war, dass eine einflussreiche Person über kurz oder lang ein Anrecht anderer Art geltend machen konnte. Der Bürgermeister wandte sich an Daumer und verlangte, Kaspar solle einen Religionslehrer erhalten. Man überlasse es Daumer, einen vertrauenswürdigen Mann zu bestimmen. »Wie wäre es mit dem Kandidaten Regulein?« meinte Binder. »Ich habe nichts dagegen«, meinte Daumer gleichgültig. Der Kandidat wohnte im Daumerschen Haus zu ebener Erde und genoss den Ruf eines soliden und fleißigen Mannes. »Wenn ich selbst auch nicht kirchlich fromm gesinnt bin«, sagte der Bürgermeister, »so ist mir doch die modische Freigeisterei von Herzen zuwider. Und ich wünschte nicht, dass unser Kaspar in ein ehrfurchtsloses Weltwesen gerät. Auch in Ihrer Absicht kann das nicht liegen.« »Aha, ein Stich«, dachte Daumer still ergrimmt. »Man beleidigt, verdächtigt mich schon wieder. Ich bin niemand bequem. Sehr ehrenwert, ihr Herren, sehr ehrenwert.« Laut sagte er: »Gewiss nicht. Ich habe es auch nicht fehlen lassen, in meiner Art auf ihn zu wirken. Und meine Art mag sein, wie sie will, sie ist nicht schlechter als jede andere. Leider haben mir allerhand Unberufene beständig hineingepfuscht. So war es mir in der ersten Zeit mit großer Mühe gelungen, den starren Eigensinn seines Schauens zu brechen und ihm einen Begriff von dem allmächtigen Trieb des Wachstums in der Natur zu geben. Kommt da ein Frauenzimmer an, während Kaspar vor einem Blumentopf sitzt und mit seinem unschuldigen Staunen die über Nacht aufgesprossten Schößlinge betrachtet. »Nun, Kaspar«, fragt sie einfältig, »wer hat denn das wachsen lassen?« »Es ist von selbst gewachsen«, erwiderte er stolz. »Aber Kaspar«, ruft jene, »es muss doch jemand sein, der es hat wachsen lassen.« Er würdigte sie keine Antwort mehr. Aber die wohlwollende Dame ging hin und erzählt überall, Kaspar werde zum Atheisten gemacht. Da hat man eben einen schweren Stand. »Es handelt sich doch am Ende nur darum, ihm das Gefühl einer höheren Verpflichtung einzuimpfen«, sagte Binder. »Die hat er, aber sein Verstand anerkennt eben in seinen Forderungen keine Grenzen und will durchaus befriedigt sein«, fuhr Daumer leidenschaftlich fort. »Gestern Abend besuchten ihn zwei protestantische Geistliche. Der eine aus Fürth, der andere aus Farnbach. Der eine dick, der andere mager, beide eifrig wie kleine Paulusse. Sie machten mir erst allerhand Elogen. Ich lasse sie zu Kaspar hinein, und ehe man drei zählen kann, fangen sie eine Disputation mit ihm an. Ach, es ist komisch. Es war höchst komisch. Es kam die Rede auf die Erschaffung der Welt. Und der Dicke aus Fürth sagte, Gott habe die Welt aus dem Nichts geschaffen. Und als nun Kaspar wissen wollte, wie das zugegangen, stibitzten sie ihm die Erklärung vor der Nase weg, indem sie alle zwei Hände fuchtelnd auf ihn einredeten, wie auf einen Heiden, der bei seinem Götzen schwört. Endlich beruhigen sie sich, und da sagt mein guter Kaspar zutulich, wenn er etwas machen wolle, müsse er doch etwas haben, woraus er es mache. Sie möchten ihm doch sagen, wie das bei Gott möglich sei. Da schwiegen sie eine Weile, flüsterten untereinander, und endlich antwortete der Magere, bei Gott sei alles möglich, weil er nicht ein Mensch sei, sondern ein Geist. Da lächelte mich Kaspar an, denn er dachte, sie wollten sich über ihn lustig machen. Und er stellte sich, als glaube er ihnen, was die beste Manier war, um sie loszuwerden. Der Bürgermeister schüttelte missbilligend den Kopf. Daumers Sarkasmus gefiel ihm ganz und gar nicht. Es gibt auch eine gedachtere Ansicht von Gott als die, die sich so mühelos verspotten lässt, wandte er ruhig ein. Eine gedachtere Ansicht? Ohne Zweifel. Vergessen Sie nur nicht, dass die der Gemeinen durch und durch widerspricht. Und wenn ich sie ihm beizubringen suche, setze ich mich Vorwürfen und Misskennungen aus. Nächstes Jahr soll er an die öffentliche Schule gehen. Für einen Menschen von wenigstens 18 Jahren ohne dies eine Schwierigkeit. Da würden nun meine Lehren wieder zunichte gemacht. Und die Folge ist Konfusion. Schon jetzt fange ich an, feig zu werden und speise ihn mit bequemen Antworten ab. Neulich konnte er, eingetretener Augenschwäche halber, nicht arbeiten. Und er fragte mich, ob er von Gott etwas erbitten dürfe und ob er es dann erhalten werde. Ich sagte, zu bitten sei ihm gestattet, doch müsse er es der Weisheit Gottes anheimstellen, ob er die Bitte gewähren wolle oder nicht. Er entgegnete, er wolle die Genesung seiner Augen erbitten. Und dawider könnte er Gott nichts einzuwenden haben, denn er gebrauche die Augen, um seine Zeit nicht in unnützen Gesprächen und Spielereien vergeuden zu müssen. Ich sagte darauf, Gott habe bisweilen unerforschliche Gründe, etwas zu versagen, wovon wir glaubten, dass es heilsam wäre. Er wolle uns durch Leiden prüfen, in Geduld und Ergebung üben. Da ließ er traurig den Kopf hängen. Gewiss dachte er, ich sei auch nicht besser als die Frommen, deren Gründe er nur für Ausreden nimmt. »Was ist jedoch zu tun?« fragte der Bürgermeister mit sorgenvoller Stirn. »Auf dem Weg des Zweifelns und Leugnens muss die Fähigkeit zum Guten verkümmern.« »Zweifeln und Leugnen ist es wohl kaum«, versetzte Daumer unwillig. »Gott ist kein Bewohner des Himmels, er haust in unserer Brust. Der reiche Geist birgt ihn im umfassenden Gefühl, der Arme wird durch die Not des Lebens seiner gewahr und nennt es Glauben. Er könnte es auch Angst nennen. In Schönheit und Freude gestaltet sich der wahre Gott im Schaffen. Was Sie Zweifel und Leugnen nennen, ist das aufrichtige Zagen der Ihrer selbst noch ungewissen Seele.

Trägheit des Herzens. Kostenlos downloaden und als Podcast abonnieren unter wolframhuke.de.